dann kurz auf die Aktion initiiert. Das passiert, Thema Segelungen integriert. Als Schulprojekt über Migration und Vorurteile, gemeinsam mit einer Moderation. Integrationsbotschafterinnen und Botschafter erzählen ihre Erfahrungen in die Schulklassen. Zusammen Österreich, miteinander geht's auch. Wie geht man mit einer Kultur von einem anderen Land? Es geht von der Stolz, wir versuchen zu antworten. Ein cooles Soch, Kunststatus sicher erwarten. Mehr als 350 integrierte Migranten aus Sportwirtschaft, Kultur und dieser Bekannte. Besuchen alle Schulen, um dir was zu sagen. Dass Respekt da wichtig ist in jedem einzelnen Land. Kein Mensch ist gleich und auch kein einziges Chance. So findest du deinen Zugang und lernst einen gesunden Umgang. Integration steht bei uns hoch. Bauen Vorurteile, oh, schaffen Motivation. Zusammen Österreich, wir sind für die Dora. Sonst brauchst du uns Bescheid, gib uns einfach ein Jo. Integration steht bei uns hoch. Bauen Vorurteile, oh, schaffen Motivation. Zusammen Österreich, wir sind für die Dora. Sonst brauchst du uns Bescheid, gib uns einfach ein Jo. Nur miteinander geht's allein, ich schaff's nix. Zusammen Österreich ist einfach ein Hit. Leute, helfen Sie und integrieren Sie. Mit dem Projekt wirst du das versteh. Die Schulen sind neben den Botschaftern ein wichtiger Bestandteil. Und durch unsere Besuche kriegt da jeder sein Unter an Erfahrungen. Es könnt's offen mit uns reden. Wir wollen auch immerhin in Frieden miteinander leben. Das Rückgrat unserer Gesellschaft sind die Organisationen, die einen wertvollen Beitrag leisten für die Integrationen. Überall wird's gibt, Feuerwehr und Rotkreis, Caritas und Fußball, jeder der was lässt. Nicht die Herkunft zählt, sondern Kollegialität und Hilfsbereitschaft und der Kreativität. Gesunde Werte machen selber auch frei. Wir sind die Plattform dafür, zusammen Österreich. Wenn's das willst, schreib uns an. Wir überlegen mit dir und machen uns was aus. Bei unserem Magazin findest du einige Sachen über uns, was wir schreiben und machen. Let's go! Integration steht bei uns hoch. Bauen Vorurteile, oh, schaffen Motivation. Zusammen Österreich, wir sind für die Dora. Sonst brauchst du uns Bescheid, gib uns einfach ein Jo. Integration steht bei uns hoch. Bauen Vorurteile, oh, schaffen Motivation. Zusammen Österreich, wir sind für die Dora. Sonst brauchst du uns Bescheid, gib uns einfach ein Jo. Nur miteinander geht's allein, ich schaff's nix. Zusammen Österreich ist einfach ein Hit. Leute, helfen Sie und integrieren Sie. Mit dem Projekt wirst auch du das verstehen. Integration steht bei uns hoch. Bauen Vorurteile, oh, schaffen Motivation. Zusammen Österreich, wir sind für die Dora. Sonst brauchst du uns Bescheid, gib uns einfach ein Jo. Integration steht bei uns hoch. Bauen Vorurteile, oh, schaffen Motivation. Zusammen Österreich,